Spät am Abend war er in Zürich angelangt. Eine Dachkammer in der Taube, ein wenig Brot und klares Wasser, bevor er sich niederlegte, das genügte ihm. Er schlief unruhig wenige Stunden. Schon kurz nach 4 Uhr erhob er sich. Der Kopf schmerzte ihm. Er schob es auf die lange Eisenbahnfahrt vom gestrigen Tage. Um so etwas auszuhalten, musste man Nerven wie Seile haben. Er hasste diese Bahnen mit ihrem ewigen Gerüttel, Gestampf und Gepolter, mit ihren jagenden Bildern. Er hasste sie und mit ihnen die meisten anderen sogenannten Errungenschaften dieser sogenannten Kultur. Die Nacht hatte es ihn noch geplagt. Nun sollte es damit ein Ende haben. Der kalte, klare Morgen musste das Seinige tun. Übrigens würde er von hier ab nach Deutschland hinein zu Fuß reisen. Er wusch sich und zog die Kleider über. Die Sandalen saßen fest. Er legte den Strick, der die weiße Frieskutte zusammenhielt, um die Hüften und eine Schnur rund um den Kopf. Auf dem Hausflur der Herberge war ein alter Spiegel angebracht. Einen Augenblick im Vorübergehen hielt er inne, um sich zu mustern. Wirklich, er sah aus wie ein Apostel. Das heilige Blond der langen Haare, der starke, rote, keilförmige Bart, das kühne, feste und doch so unendlich milde Gesicht, die weiße Mönchskutte, die seine schöne, straffe Gestalt, einen elastischen, soldatisch geschulten Körper zur vollen Geltung brachte. Übrigens nahm sie sich gut aus, die Neuerung dieses Morgens. Man konnte ja denken, diese Schnur um den Kopf habe den Zweck, das Haar zusammenzuhalten. Dass sie einem Heiligenscheine ähnelte, hatte nichts auf sich. Heilige gab es nicht mehr. Auf der Straße war noch niemand. Einsamer Sonnenschein lag darauf, hier und da der lange, ein wenig schräge Schatten eines Hauses. Er bog in ein Seitengässchen, das berganstieg, und klomm bald zwischen Wiesen und Obstgärten hin aufwärts. Sorgfältig vermied er im Aufsteigen, irgendetwas zu beschädigen oder gar zu vernichten, was Leben hatte. Das kleinste Käferchen wurde umgangen, die zudringliche Wespe vorsichtig verscheucht. Er liebte die Mücken und Fliegen brüderlich, und zu töten, auch nur den allergewöhnlichsten Kohlweißling, schien ihm das schwerste aller Verbrechen. Ihm war wohl und zufrieden, nur dass er sich selbst nicht sehen konnte, bedauerte er. Er selbst mit seinem edlen Gange, einsam in der Frühe auf die Berge steigend, das hätte ein Motiv abgegeben für einen großen Maler, und das Bild stand vor seiner Fantasie. Dann sah er sich um, ob nicht vielleicht irgendeine menschliche Seele bereits wach sei und ihn sehen könne. Niemand war zu erblicken. Übrigens fing das merkwürdige Schwatzen im Ohr oder gar im Kopf drinnen, er wusste nicht wo, wieder an. Seit einigen Wochen plagte es ihn. Sicherlich waren es Blutstockungen. Man musste laufen, sich anstrengen, das Blut in schnelleren Umlauf versetzen. Und er beschleunigte seine Schritte. Allmählich war er so über die Dächer der Häuser hinausgekommen. Er stand ruhend still und hatte alle Pracht unter sich. Eine Erschütterung überkam ihn. Ein Gefühl tiefer Zerknirschung brannte in ihm angesichts dieser wundervollen Tiefe. Lange ließ er das verzückte Auge umherschwelgen, hinunter, wo die veilchenfarbene Fläche des Sees den Talgrund ausfüllte, wo die weichen, grasigen Uferhügel daraus hervorstiegen, grüne Polster, überschüttet mit Blüten, dazwischen Häuschen, Villen, Dörfer. Nur im Süden, fern, verband ein grauer, silbriger Duft See und Himmel und verdeckte die Landschaft. Aber über ihm, fein und weiß leuchtend, auf das blasse Blau der Luft gelegt, schemenhaft tauchten sie auf. Einem ungeheuren Silberschatz vergleichbar, in langer, sich verlierender Reihe, die Spitzen der Schneeberge. Dort haftete sein Blick. Starr. Lange. Als es ihn losließ, blieb nichts Festes mehr in ihm. alles weich und aufgelöst. Tränen und Schluchzen. Er ging weiter. Mysteriöse Rührungen waren ihm angesichts der Natur nichts Ungewöhnliches. So stark und jäh wie diesmal indes hatten sie ihn noch niemals befallen. Es war eben sein Naturgefühl, das stärker und tiefer wurde. Nichts war begreiflicher. Er stand still, wieder schauend. Nun war es die Stadt unten, die ihn anzog und abstieß. Wie ein grauer, widerlicher Schorf erschien sie ihm, wie ein Grind, der weiterfressen würde, in dies Paradies hineingeimpft. Steinhaufen an Steinhaufen, spärliches Grün dazwischen. Er begriff, dass der Mensch das allergefährlichste Ungeziefer sei. Jawohl, das stand außer Zweifel. Städte waren nicht besser als Beulen. Auswüchse der Kultur. Ihr Anblick verursachte ihm Ekel und Weh. Zwischen den Buchen angelangt, ließ er sich nieder. Lang ausgestreckt, den Kopf dicht an der Erde, Humus und Grasgeruch einziehend, die transparenten grünen Halme dicht vor den Augen, lag er da. Ein Behagen erfüllte ihn so, eine schwellende Liebe, eine taumelnde Glückseligkeit. Wie Silbersäulen die Buchenstämme. Der wogende und rauschende Sonnengold durchschlagene grüne Baldachin darüber, der Gesang, die Freude, der eifrige und lachende Jubel der Vögel. Er schloss die Augen, er gab sich ganz hin. Dabei stieg ihm der Traum der Nacht auf. Eine fremde Stimmung zuerst, ein Herzklopfen, eine Gehobenheit, die eine Vorstellung mitbrachte, über deren Ursprung er grübeln musste. Endlich kam die Erinnerung. Zwischen Tag und Abend. Eine endlose, staubige italienische Landstraße. Noch erhitzt, flimmernde Wärme ausströmend. Landleute kommen vom Felde, braun, bunt, zerlumpt. Männer, Weiber und Kinder mit schwarzen, stechenden und glaubenskranken Augen. Ärmliche Hütten schräg drüben. Über sie her einfältiges katholisches Ave-Glockengebimmel. Er selbst bestaubt, müde, hungernd, dürstend. Er schreitet langsam. Die Leute knien am Wegrand, sie falten die Hände, sie beten ihn an. Ihm ist weich, ihm ist groß. Er lag und hing an dem Bilde. Fieber, Wollust, göttliche Hoheitsschauer wühlten in ihm. Er erhob sich gottgleich. Nun war er bestürzt, als er die Augen auftat. Wie eine Säule aus Wasser brach es zusammen und verrann. Sich selbst fragend und zur Rede stellend, drang er ins Waldinnere. Er machte sich Vorwürfe über sein verzücktes Träumen. Es kam wieder seinen Willen und Entschluss. Die Wucht seiner Gefühle machte ihn bange. Dennoch aber, es konnte sein, dass seine nagende Angst ohne Grund war. Übrigens wuchs die Angst, obgleich es ihm jetzt gerade ganz klar wurde, dass sie grundlos war. Sie hatten ihn wirklich verehrt, die Italiener, deren Dörfer er zu Fuß durchzogen hatte. Sie waren gekommen, um ihre Kinder von ihm segnen zu lassen. Warum sollte er nicht segnen, wenn andere Priester segnen durften? Er hatte etwas, er hatte mehr mitzuteilen als sie. Es gab ein Wort, ein einziges wundervolles Wortjuwel. Friede. Darin lag es, was er brachte. Darin lag alles verschlossen, alles, alles. Blutgeruch lag über der Welt. Das fließende Blut war das Zeichen des Kampfes. Diesen Kampf hörte er toben, unaufhörlich im Wachen und Schlafen. Es waren Brüder und Brüder, Schwestern und Schwestern, die sich erschlugen. Er liebte sie alle. Er sah ihr wüten und rang die Hände in Schmerz und Verzweiflung. Mit der Stimme des Donners reden zu können, wünschte er glühend. Zu warnen vor dem Bruder- und Schwestermord, hinzuweisen auf den Weg zum Frieden, war eine Forderung des Gewissens. Er kannte diesen Weg. Man betrat ihn durch ein Tor mit der Aufschrift Natur. Mut und Eifer hatten die Angst seiner Seele allmählich wieder verdrängt. Er ging, nicht wissend wohin, predigend im Geiste und bei sich selbst zu allem Volke redend. Ihr seid Fresser und Weinsäufer. Auf euren Tafeln prangen kannibale Stierkadaver. Lasst ab vom Schlemmen. Lasst ab vom ruchlosen Morde der Kreaturen. Früchte des Feldes seien eure Nahrung. Eure seidenen Betten, eure Polster, eure kostbaren Möbel und Kleider. Tragt alles zusammen. Werft die Fackeln hinein, dass die Flamme Himmel anschlage und es verzehre. Habt ihr das getan, dann kommt. Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, und folgt mir nach. In ein Land will ich euch führen, wo Tiger und Büffel nebeneinander weiden, wo die Schlangen ohne Gift und die Bienen ohne Stachel sind. Dort wird der Hass in euch sterben und die ewige Liebe lebendig werden. Ihm schwoll das Herz. Wie ein reißender Strom stürzte der Schwall strafender, tröstender und ermahnender Worte. Sein ganzer Körper bebte in Leidenschaft. Mit hinreißender Stärke überkam ihn der Drang, seine ganze Liebe und Sehnsucht auszuströmen. Eine Allmacht war in ihm. Die Allmacht der Wahrheit. Plötzlich hörte der Wald auf. Fast erschrocken, geblendet wie jemand, der aus einem tiefen Schacht aufsteigt, sah er die Welt. Aber es hörte nicht auf, in ihm zu wirken. Mit eins kam Richtung in seine Schritte. Er stieg niederwärts, den abschüssigen Weg laufend und springend. Wie ein Soldat, der stürmt, das Ziel im Auge, kam er sich nun vor. Einmal im Laufen war es schwer, sich aufzuhalten. Die schnelle, heftige Bewegung aber weckte etwas. Eine Lust, eine Art Begeisterung, eine Tollheit. Das Bewusstsein kam und mit Grausen sah er sich selbst in großen Sätzen bergab eilen. Etwas in ihm wollte hastig hemmen, Einhalt tun. Ein nähmender Schreck blieb geduckt im Grunde seiner Seele und ein entsetztes, namenloses Staunen dazu. Sein Körper indes, wie etwas Fremdes, tobte entfesselt. Er schlug mit den Händen, knirschte mit den Zähnen und stampfte auf den Boden. Er lachte. Lachte lauter und lauter, ohne dass es abriss. Als er zu sich kam, zitterte er. Fast gelähmt vor Entsetzen hielt er den Stamm einer jungen Linde umklammert. Nur mit Vorsicht und stets in Angst vor der Wiederkehr des Unbekannten, Fürchterlichen, ging er dann weiter. Aber er wurde doch wieder frei und sicher, so dass er am Ende über seine Angst lächeln konnte. Nun, unter dem festen Gleichmaß seiner Schritte angesichts der ersten Häuser, kam die Erinnerung seiner Soldatenzeit. Wie oft, das Herz mit dem tauben Hochgefühl befriedigter Eitelkeit zum Bersten gefüllt, hatte er als Leutnant an der Seite der Truppe unter klingendem Spiel Einzug gehalten. Er dachte es kaum, und schon hatte in seinem Kopf die markige, feurige Marschmusik eingesetzt, durch die er so oft fanatisiert worden war. Sie klang in seinem Ohr und bewirkte, dass er die Füße in Takt setzte und Kopf und Brust ungewöhnlich stolz trug. Sie legte das sieghafte Lächeln um seine Lippen und den lebendigen Glanz in seine Augen. So marschierend lauschte er zugleich in sich hinein. Verwundert, dass er so jeden Ton, jeden Akkord, jedes Instrument scharf unterschied, bis auf das Nachschüttern des Zusammenschlags von Pauke und Becken. Er wusste nicht, sollte ihn die Stärke seiner Vorstellungskraft beunruhigen oder erfreuen. Ohne Zweifel war es eine Fähigkeit. Er hatte die Fähigkeit zur Musik. Er würde sicher große Kompositionen geschaffen haben. Wie viele Fähigkeiten mochten überhaupt in ihm erstickt worden sein? Übrigens war das gleichgültig. Alle Kunst war Unsinn, Gift. Es gab andere, wichtigere Dinge für ihn zu tun. Ein Mädchen in blauem Kattun mit einem rosa Brusttuch, eine Kanne aus Blech in der Hand, kam ihm entgegen. Er hatte sie mit dem Blick gestreift und bemerkt, wie sie erstaunt über seinen Anblick stillstand und groß auf ihn blickte. Sie grüßte dann kleinlaut mit ehrfürchtiger Betonung und er ging gemessen und ernst dankend an ihr vorüber. Sofort war alles in ihm verstummt. Weit hinaus wuchs er im Augenblick über seine bisherigen kleinen Vorstellungen. Wenn er noch etwas wie Musik in seinem Ohre trug, so war es jedenfalls keine irdische Melodie. Mit einer Empfindung schritt er, wie wenn er trockenen Fußes über Wasser ginge. So hehr und groß kam er sich vor, dass er sich selbst zur Demut ermahnte. Und wie er das tat, musste er sich an Christi Einzug in Jerusalem erinnern und schließlich der Worte: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig. Noch eine Zeit lang fühlte er den Blick des Mädchens sich nachfolgen. Aus irgendwelchem Grunde hielt er im Gehen möglichst genau die Mitte des Fahrdamms inne, auch als er eine Biegung machte in eine breite, weiße, sich abwärts senkende Straße hinein. Dabei, wie unter einem Zwange stehend, musste er immer und immer wiederholen: Dein König kommt zu dir. Kinderstimmen sangen diese Worte. Sie lagen ihm noch ungeformt zwischen Gaumen und Zunge. Aus dem unartikulierten Geräusch seines Atems konnte er sie heraushören. Dazwischen Hosianna, rauschende Palmenwedel, Jauchzen, bleiche, verzückte Gesichter. Dann wieder jähe Stille, Einsamkeit. Er sah auf, voll Verwunderung. Wie leere Kulissen alles. Häuser aus Stein rechts und links, stumm, nüchtern, schläfrig. Nachdenklich prüfte er. Allmählich, da es feststand, begann sein Inneres sich daran zu ordnen. So wurde er klein, einfach und fing an, nüchtern zu schauen. Hier und da war ein Fenster geöffnet. Der Kopf eines Hausmädchens wurde sichtbar. Man klopfte einen Bettteppich aus. Und schon wurde es lebendiger auf der Straße. Die Augen auf den Boden geheftet, unterließ er es doch nicht verstohlen zu beobachten. Oft sah er mitten hinein in ein breites, freches Lachen. Oft bemerkte er, wie Staunen den Spott bannte. Aber hinter seinem Rücken befreite sich dann der Spott und dreiste Reden, spitz und beißend, flogen ihm nach. Mit jedem Schritt unter so viel Stichen und Schlägen wurde ihm alltäglicher zu Sinn. Ein Krampf saß ihm in der Kehle. Der alte, bittere, hoffnungslose Gram trat hervor. Er war doch wohl nur eine eitle, kleine, flache Natur. Ihm geschah doch wohl nur recht, wenn man ihn verhöhnte und verspottete. In enge, labyrinthische Gässchen ohne Sonne hatte er eingelenkt. Ein kleines Fensterchen voller Backware zog ihn an. Er öffnete die Glastür und trat in den Laden. Der Bäcker sah ihn an, die Bäckersfrau. Er wählte ein kleines Brot, sagte nichts und ging. Vor der Tür hatte sich eine Schar Neugieriger angesammelt, eine alte Frau, Kinder, ein schlechter Geselle, die Mulde mit roten Fleischstücken auf der Schulter. Er überflog ihre Gesichter. Es war nichts Freches darin und ging mitten durch sie hin seines Weges. Mit welchem Ausdruck sie ihn alle angeblickt hatten. Erst die Bäckersleute. Als ob er des kleinen Brotes nicht zum Essen bedürfe, sondern vielmehr, um damit ein Wunder zu tun. Und weshalb warteten die Leute auf ihn vor den Türen? Es musste doch einen Grund haben. Und nun gar das Getrampel und Geflüster hinter ihm drein. Weshalb lief man ihm nach? Weshalb verfolgte man ihn? Er horchte gespannt und wurde bald inne, dass er ein Gefolge von Kindern hinter sich hatte. Warum verfolgten sie ihn und ließen sich nicht genügen an seinem Anblick? Erwarteten sie mehr von ihm? Hofften sie in der Tat, von ihm etwas Neues, Außergewöhnliches, Wundervolles zu sehen? Es kam ihm vor, als spräche aus der eintönigen Hast der Geräusche ihrer Füße ein starker Glaube, ja mehr als dies, eine Gewissheit. Bis an den Limmatkee war er inzwischen gelangt und noch immer folgten ihm die Kleinen. Einige trabten, die Größeren machten unmäßig lange Schritte, um ihm nachzukommen. In abgebrochenen Worten, mit dem feierlichen Flüsterton der Kirche vorgebracht, bestand ihre Unterhaltung. Es war ihm bisher nicht gelungen, etwas von dem, was sie sprachen, zu verstehen. Plötzlich aber Er hatte es ganz deutlich gehört, wurden die Worte »Herr Jesus« ausgesprochen. Die Wirkung eines Zaubers lag in diesen Worten. Er fühlte sich aufgehoben durch sie, gestärkt, wiederhergestellt. Vor einer Frau, die Orangen feilbot, blieb er stehen. Sogleich hielten auch die Kleinen im Laufen inne und ein Haufe Neugieriger staute sich auf dem Bürgersteig. Er hätte seine Früchte gern ohne alles Reden gekauft. Mit einer Spannung, die ihn befangen und scheu machte, warteten die Leute auf sein erstes Wort. Ein sicheres Gefühl sagte ihm, dass er eine Illusion zu schonen habe, dass es von der Art, wie er sprach, abhing, ob seine Hörer ihm weiter folgten oder enttäuscht davonschlichen. Aber es war nicht zu vermeiden. Die Hökerfrau fragte und schwatzte zu viel, und so musste er endlich reden. Er war beruhigt und zufrieden, sobald er seine eigene Stimme vernahm. Etwas Singendes und Getragenes lag darin, eine feierliche und gleichsam melancholische Würde, die, wie er überzeugt war, Eindruck machen musste. Er hatte sich kaum Jesu reden hören, und indem er sprach, wurde ihm das Reden selbst zum Genuss, wie dem Sänger der Gesang. Auf der Brücke, unter die hinein der blaugrüne See seine Wellen schlug, hielt er abermals an. Über das Geländer gebeugt, nahm er aufs Neue Licht, Farbe und Frische des Morgens in sich auf. Der ungestüme, stärkende Wind, der den See herauffuhr, wehte ihm den Bart über die Schulter und umspülte ihm Stirn und Brust wie ein kaltes Bad. Und nun, aus der mutigen Aufwallung seines Innern, stieg es auf als ein fester Entschluss. Die Zeit war gekommen. Etwas musste geschehen. In ihm war eine Kraft, die Menschheit aufzurütteln. Jawohl, sie mochten lachen, spotten und ihn verhöhnen. Er würde sie dennoch erlösen. Alle. Alle. Tiefer und tiefer ging er in sich hinein, bis er in Räume eindrang, weit, hoch, unendlich. Und so ganz versunken war er mit allen Sinnen in diese zweite Welt, dass er wie ein Schlafender nur willenlos sich fortbewegte. Von allem, was ihn umgab, drang nichts mehr in sein Bewusstsein, außer dem Getrappel der Kinderfüßchen hinter ihm. Gleichmäßig eine Zeit lang schwoll es allmählich an, wie wenn den wenigen, die ihm folgten, andere sich angeschlossen hätten, und stärker immer, als ob aus einzelnen Hunderte, aus Hunderten Tausende geworden wären. Ganz plötzlich wurde er aufmerksam, und nun war es, als ob hinter ihm dreien Heeresmassen sich wälzten. Durch seine Glieder brannte der Stolz eines Feldherrn, und das Bewusstsein einer unerhörten Verantwortung lastete nicht schwerer auf ihm als der Strick auf seinem Kopfe. Er war ja der, der er war. Er wusste ja den Weg, den er sie führen musste. Er spürte ja aus dem Lachen und Drängen seiner Seele, dass es ihm nahe war, jenes Endglück der Welt, wonach die blinden Menschen mit blutenden Augen und Händen so viele Jahrtausende vergebens gesucht hatten. So schritt er voran, er, und in die Stapfen seiner Füße stürzten die Völker wie Meereswogen. Zu ihm blickten sie auf, die Milliarden. Der letzte Spötter war längst verstummt. Der letzte Verächter war eine Mythe geworden. Er war nah am Weinen. Vor seinen Augen schwammen weiße Punkte durcheinander. Seine Glieder waren wie zerschlagen. Er setzte sich auf eine Bank nieder, die am See stand, und fing an, das Brot zu essen, das er sich gekauft hatte. Dann schälte er die Orange und drückte die kalte Schale an seine Stirn. Mit Andacht, wie der Christ die Hostie, genoss er die Frucht. Noch war er damit nicht zu Ende, als er müde zurücksank. Ein wenig Schlaf würde ihm willkommen gewesen sein. Ja, wenn das so leicht wäre, ausruhen. Wie soll man ruhen, wenn es im Kopfe drinnen endlos wühlt und gärt, wenn man eine Mission hat, die verlangt, dass man sich ihr unterziehe, wenn die Menschen draußen warten und sich die Köpfe zerbrechen. Es war ein peinigender Zustand, wie er so dalag. Fragen und Fragen und nie eine Antwort. Eine Plage war das, eine Qual, beinahe ein physisches Leiden. Als er Schritte vernahm, freute er sich der Ablenkung. Ja, du lieber Gott, was war das überhaupt für ein Gedanke gewesen, jetzt schlafen zu wollen? Er stand auf, verwundert, dass er sich in seiner Kammer befand und öffnete die Tür nach dem Flur. Seine Mutter, wie er wusste, stand auf dem Gange und er musste sie hereinlassen. Sie kam, sah ihn an mit strahlender Bewunderung, ihre Lippen zitterten und sie faltete in Ehrfurcht ihre Hände. Er legte ihr die Hände aufs Haupt und sprach: »Stehe auf!« Und die Kranke erhob sich und konnte gehen. Und wie sie sich aufrichtete, erkannte er, dass es nicht seine Mutter war, sondern er, der Dulder von Nazareth. Nicht nur geheilt hatte er ihn, er hatte ihn lebendig gemacht. Noch wehten die Grabtücher um Jesu Leib. Er kam auf ihn zu und schritt in ihn hinein. Und eine unbeschreibliche Musik tönte, als er so in ihn hineinging. Den ganzen geheimnisvollen Vorgang, als die Gestalt Jesu in der seinigen sich auflöste, empfand er genau. Er sah nun die Jünger, die den Meister suchten. Aus ihnen trat Petrus auf ihn zu und sagte: »Rabbi, ich bin es«, gab er zur Antwort. Die Stunde war da, sich dem Volke zu zeigen. Auf den Balkon des Saales, den er bewohnte, trat er hinaus. Unten wogte die Menge, und in das Brausen und Wogen sang eine einzige dünne Kinderstimme: »Christ ist erstanden«. Sie hatte kaum begonnen, als das Eisen des Balkons nachgab. Er erschrak heftig, wachte auf, rieb sich die Augen und wurde inne, dass er auf der Bank eingeschlafen war. Gegen Mittag mochte es sein. Er wollte wieder hinauf in den Buchenwald, um seine Zeit abzuwarten. Die Sonne sollte ihn weihen dort droben. Noch immer kühle und reine Luft, wie er den Berg hinanstieg. Hymnender Vögel. Der Himmel wie eine blassblaue, leere Kristallschale. Alles so makellos, alles so neu. Auch er selbst war neu. Er betrachtete seine Hand. Es war die Hand eines Gottes. Und wie frei und rein war sein Geist. Und diese Ungebundenheit der Glieder, diese völlige innere Sicherheit und Skrupellosigkeit, Grübeln und Denken lag ihm nun weltfern. Er lächelte voll Mitleid, wenn er an die Philosophen dieser Welt zurückdachte. Dass sie mit ihrem Grübeln etwas ergründen wollten, war so rührend, wie wenn etwa ein Kind sich abmühte, mit seinen zwei bloßen Ärmchen in die Luft zu fliegen. Nein, nein, dazu gehören Flügel. Breite Riesenschwingen eines Adlers, Kraft eines Gottes. Er trug etwas wie einen ungeheuren Diamanten in seinem Kopfe, dessen Licht alle schwarzen Tiefen und Abgründe hell machte. Da war kein Dunkel mehr in seinem Bereich. Das große Wissen war angebrochen. Die Glocken der Kirchen begannen zu läuten. Ein Gewühl und Gebrause von Tönen erfüllte das Tal. Mit einer erzenen Zunge schien die Luft zu sprechen. Er beugte sich vor und lauschte, als es zu ihm heraufkam. Er senkte das Haupt nicht, er kniete nicht nieder. Er horchte lächelnd wie auf eines alten Freundes Stimme. Und doch war es Gottvater, der mit seinem Sohne redete.